Verehrte Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt zu unserem Hörspielabend. Was ist denn das? Was? Ein Rekorder? Ja. Na, packen Sie das Ding wieder ein. Ich habe Ihnen doch am Telefon gesagt, dass Sie ja nicht mit einem Mikro anrücken sollen. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Schön, dann sage ich es Ihnen jetzt. Stecken Sie es ein, ich spreche nicht auf Band. Ach, weshalb nicht? Haben Sie irgendwas zu befürchten? Ich habe nichts zu befürchten, was soll diese dämliche Frage? Aber ich will mich nicht mit dem Mikrofon unterhalten, das ist scheiße. Nehmen Sie das Ding endlich vom Tisch. Verstehen Sie denn nicht, wenn hier so ein Ding steht, dann kann das kein Gespräch werden oder etwas in der Art. Schon gut, schon gut. Das wird alles so offiziell. Ich will das nicht. Ja. Gut, darf ich mitschreiben, so ein paar Notizen? Nur ein paar Stichpunkte, um mich erinnern zu können. Bitte, wenn Ihnen das hilft. Aber nur erzählen Sie erst mal. Erzählen Sie. Bridge freezes before roadway. Auf den Brücken friert es zuerst. Von Christoph Hein. Er saß am Rande des Kornfelds und schlug in gleichmäßigem Takt mit einer Ähre nach seiner Schuhspitze. Als er das Geräusch eines näher kommenden Autos hörte, warf er einen Blick auf die Armbanduhr, stand auf und stellte sich an den Rand der geteerten Straße. Er zündete sich eine Zigarette an und beobachtete das Auto, das mit gleichbleibender Geschwindigkeit an ihm vorbeifuhr. Dann ging er zum Straßengraben zurück. Mit der Hand wischte er über den weißen Kilometerstein, auf dem er gesessen hatte, und ließ sich wieder darauf nieder. Er sah lange auf seine Uhr, riss seinen Halm aus der Erde und schlug erneut mit wippenden Bewegungen gegen seinen Schuh. Als er wieder ein Auto hörte, ging er zur Straße, warf die Zigarette weg und trat sie mit dem Schuh aus. Das Auto kam heran und verlangsamte die Fahrt. Neben ihm hielt es an. Er öffnete die Wagentür, warf einen kurzen Blick auf die junge Frau am Steuer und stieg ein. Sind Sie Herr Dr. Rieder? Dr. Walter Rieder? Glauben Sie, hier gibt es noch mehr, die auf Sie warten? Sie kommen spät. Sie haben sich verspätet. Ich habe mich verfahren. Entschuldigen Sie. Sie hatten mir alles so gut beschrieben, aber ich habe mich trotzdem verfahren. Ich muss eine Abzweigung zu früh nach links abgebogen sein. Auf der Karte habe ich es nicht gefunden. Ich kann mich allerdings auch nur schlecht an Karten orientieren. Wenn ich die Gegend einmal gesehen habe, finde ich es beim nächsten Mal mit geschlossenen Augen. Aber wenn alles neu ist... Schon gut. Biegen Sie in den Weg hier ein. Ja. Hm. Aber jetzt fahren Sie langsamer. Sie sehen doch, wie schlecht der Weg ist. Ja. Oh, Sie wohnen schön hier. Wirklich schön. Eine schöne Landschaft. Das war mal eine schöne Landschaft. Als ich hier ankam. Ah. Jetzt steht da drüben meine Trockenanlage, die Tag und Nacht einen scheiß Qualm ausstößt. Und hinter den Wäldchen, keine 3 Kilometer, entstand in den letzten 3 Jahren eine Mülldeponie. Was soll an dieser Landschaft noch schön sein? Verraten Sie mir das mal. Das ist ärgerlich. Ich kann Sie verstehen. Passen Sie auf. Wir wollen Sie nicht weiter. Ja. Mhm. Sie müssen aufs Feld fahren. Ja. Immer den Wagenspuren lang. Yeah. Mhm. Weg übers Land, verstehen Sie? Ja, ja. Und dort wieder auf dem Weg. Mhm. So. Nun fahren Sie auf den Hof auf. Fahren Sie nach rechts. Stellen Sie das Auto dort neben den Holzschuppen. Da ist Schatten. Gut. Hm. Donnerwetter. Gehört das alles Ihnen? Ja. Boah, das sieht ja wirklich toll aus. Ein toller Flecken Erde, den Sie hier haben. Ein richtiges Gutshaus? Ja, das war's auch einmal. Und prima ein Schuss. Ist ja alles in Ordnung. Nichts zerfallen. War viel Arbeit, Mädchen. Darf ich es mir mal ansehen, Herr Dr. Rieder? Ich würde gerne... Nein. Darum sind Sie doch nicht gekommen, oder? Wir wollen keine Zeit verlieren. Kommen Sie mit. Bei dem schönen Wetter könnten wir uns doch draußen hinsetzen. Ja, es ist zu warm. Wir gehen rein. Was möchten Sie trinken? Was können Sie mir denn anbieten? Na, sagen Sie, was Sie wollen, und ich bringe es Ihnen. Ein Wasser und einen Kaffee hätte ich gern. Gut. Setzen Sie sich. Ich bin gleich zurück. Er ging aus dem Zimmer. Die junge Frau setzte sich auf einen Sessel, stand jedoch gleich wieder auf und ging im Zimmer umher. Sie betrachtete die Möbel, dann die Bilder. Sie nahm einen Porzellanhund in die Hand und stellte ihn rasch und vorsichtig wieder zurück, als sie Schritte hörte. Diese Möbel, die sind doch uralt. Und diese Ölbilder, die sind sicherlich sehr wertvoll. Ja, alles kein Scheiß. Da haben Sie recht. Aber kommen wir zur Sache. Ich habe Ihnen schon am Telefon gesagt, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Ich bin für Sie der falsche Mann. Ich hatte seit 20 Jahren mit ihm so gut wie keinen Kontakt. Und was davor war, das waren Kindereien. Es lohnt sich nicht, darüber zu sprechen. Also, was wollen Sie eigentlich von mir? Sehr freundlich sind Sie aber nicht. Haben Sie das erwartet? Ich habe Sie nicht eingeladen und ich bin sehr beschäftigt. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann und Sie rufen an und bitten mich, Ihnen einen halben Tag irgendwelche Fragen zu beantworten. Wissen Sie, was ein halber Tag von mir kostet? Ich bezahle Sie. Sagen Sie mir, was ein halber Tag bei Ihnen kostet und ich bezahle Sie. Von Ihnen will ich nichts. Alles, was ich Ihnen klarzumachen versuche, ist, dass ich der falsche Mann für Sie bin. Und dass ich wenig Zeit habe. Nehmen Sie Zucker und Sahne, bedienen Sie sich. Danke. Was sind Sie eigentlich? Seine Freundin oder seine Tochter? Nee, seine Tochter können Sie nicht sein. Wie alt sind Sie? 24, sagten Sie. Nee, da hat er noch keine Tochter. Das müsste ich wissen. Also, waren Sie seine Freundin? Ich war seine Mitarbeiterin. Nach dem Studium hat er mich als Mitarbeiterin ins Institut geholt. Und übrigens, ich bin 26. Das hatte ich Ihnen auch am Telefon gesagt. Ich hätte Sie auch als Mitarbeiterin genommen. Sie heißen Rita, sagten Sie. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, Rita Segenburg. Weshalb wollten Sie eigentlich am Telefon wissen, wie alt ich bin? Wieso war es nötig? Vergessen Sie, es ist eine Marotte von mir. Was, die große Liebe, Rita? Ich verstehe Sie nicht. Der teure Verblichene, war ja der Traummann? Ich war seine Mitarbeiterin, nichts weiter. Und ich denke, das alles geht Sie überhaupt nichts an. Sicher. Ich stelle mir nur vor, unser allseits verehrter Stefan hat Sie als Mitarbeiterin. Die Akten mussten Sie für ihn noch nicht tragen, oder? Und hin und wieder gab es eine kleine Dienstreise. 2-3 Tage in einer hübschen Kleinstadt oder eine Woche im Ausland. Und natürlich immer mit der Mitarbeiterin. Sie haben ziemlich viel Fantasie, Herr Dr. Rieder. Den Doktor lassen Sie mal weg. Ich lege keinen Wert auf Titel. Aber vergessen Sie nicht, ich kannte Stefan auch. Und länger als Sie. Können wir jetzt endlich anfangen? Was ist das? Ein Rekorder? Packen Sie das Ding wieder ein. Ich habe Ihnen doch am Telefon gesagt, dass Sie ja nicht mit dem Mikro anrücken sollen. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Na schön, dann sage ich es Ihnen jetzt. Stecken Sie es weg. Ich spreche nicht auf Band. Weshalb nicht? Haben Sie irgendetwas zu befürchten? Ich habe nichts zu befürchten, was soll diese dämliche Frage? Aber ich will mich nicht mit einem Mikrofon unterhalten, das ist scheiße. Nehmen Sie dieses Zeug endlich vom Tisch, verstehen Sie denn nicht? Wenn da so ein Ding steht, dann kann es kein Gespräch werden oder etwas in der Art. Das ist so offiziell, ich will das nicht. Darf ich mitschreiben, so ein paar Notizen? Nur ein paar Stichpunkte, um mich erinnern zu können. Bitte, wenn Ihnen das hilft. Aber nur erzählen Sie erst mal. Wollen Sie noch einen Kaffee? Was soll das Ganze? Was haben Sie mit diesem Blödsinn vor? Doch nicht etwa ein Buch über unseren hochverehrten Toten. Ich habe ja gesehen, die Zeitungen konnten ja ihr Wasser nicht mehr halten bei diesem Verlust. Mein Gott, wenn ich Stefan nicht gekannt hätte, ich hätte geglaubt, irgendeine unwiederbringliche Leuchte der Wissenschaft sei da über den Jordan gegangen. Alles viel zu aufgeplustert, finden Sie nicht? Ein Tamtam und ein Gewese, dabei hat nur das kleine Arschloch Stefan Kölpin das Seine endgültig geschlossen. Was für ein Verlust, du meine Scheiße. Und als ob das alles noch nicht reicht, rufen Sie ja an, schneiden mir ins Haus, packen ein Mikro auf den Tisch und versuchen mich auszuquetschen. Wozu, Mädchen? Wozu das Ganze? Ich verstehe es nicht. Wer war denn Kölpin, das nun aller Welt das Maul aufreißt? Habe ich da irgendwas verpasst? Dann erklären Sie es mir. Klären Sie mich auf. Hat er irgendwas geleistet, was mir entgangen ist? Irgendetwas? Ja, seine ganzen... Seine ganzen Bücher. Aber erzählen Sie mir doch jetzt nicht von seinen Büchern. Da ist nichts. Seine Bücher, das ist ein Feuerwerk von Scheiße. Vor 100 Jahren hätte er damit noch Eindruck machen können. Aber heute allenfalls eine Fleißarbeit. Zusammengeschrieben und abgeschrieben, sodass es die letzte Oma im Fichtelgebirge noch begreift. Er war immer ein Populist. Wenn sich Einstein mit ihm zusammengeschmissen hätte, Stefan hätte aus seinen Theorien einen für alle verständlichen Comic gemacht. Auch eine Leistung. Was ist das, was Sie hören wollen? Warum schreiben Sie denn nicht mit? Sie waren sein Freund. Sein Freund? Wessen Freund zum Teufel? Stefans Freund. Sie waren Stefans Freund. Wer sagt das? Hat Stefan Ihnen das erzählt? Das darf doch nicht wahr sein. Läuft der rum und erzählt solchen Scheiß? Dafür würde ich ihm einen Prozess machen, wenn er nicht schon tot wäre. Hat er Ihnen das wirklich erzählt? Hat er wirklich erzählt, wir seien Freunde? Mich übermannt die Rührung. Das ist ja wirklich das Letzte. Nein. Da haben Sie sich in der Adresse geirrt, Fräulein. Packen Sie Ihre Klamotten und das Mikro ein und verschwinden Sie. Einen Freund von Stefan Kölpin können Sie im ganzen Haus nicht finden. Falsche Adresse. Tut mir leid. Aber in den 60er Jahren waren Sie mit ihm befreundet. Ich kann mich nicht erinnern. 60er Jahre, wann soll es gewesen sein? Das muss ja mehr als 25 Jahre zurückliegen. Da waren Sie ja noch nicht mal geboren, Mädchen. Wie soll ich mich erinnern, welche Typen mir vor 25 Jahren über den Weg liefen? Fragen Sie was anderes. Eine neue Frage, ein neues Glück. Wie gefällt Ihnen mein Hemd? Fragen Sie mich danach. Oder verraten Sie mir endlich, was der ganze Scheiß soll. Sie fahren 200 Kilometer, um mir irgendwelche Fragen zu stellen. Behaupten, ich sei Stefans Freund und so. Wozu machen Sie das? Was soll das eigentlich? Professor Kölpin ist gestorben. Ist und bekannt. Stand in jeder Zeitung. Tiefe Trauer, unersetzlicher Verlust, geschenkt. Und weiter. Kommen Sie zur Sache. Nach seinem Tod beschloss das Institut Professor Kölpin, einen Gedenkband zu widmen. Fabelhaft. Als ob es nicht reicht, dass inzwischen schon Analphabeten Bücher schreiben. Einen Gedenkband für Kölpin. Wen interessiert denn das? Glauben Sie wirklich, dass Tausende von Lesern nach einem Kölpin-Gedenkband gehen? Werden Sie schon von Bestellungen überschüttet? Einen Gedenkband? Das heißt, ein verlogener Artikel folgt dem anderen, über den Toten nichts Schlechtes? Und dann wird die Wahrheit massakriert, nicht wahr? Mir dreht sich jetzt schon der Magen um. Der Gedanke an einen Gedenkband reicht mir völlig. Und was haben Sie damit zu tun? Von mir bekommen Sie jedenfalls nichts dafür. Tut mir leid. Ich werde Ihnen keine freundlichen Lügen über den guten und begabten Stefan auftischen. Tut mir leid, da war nichts. Da war nie etwas. Heiße Luftmädchen. Der gute Stefan war ein Windei, ein Blender. Als Mensch wie als Wissenschaftler, ein Sack voll heißer Luft. Versprechen Sie mir das, in Ihrem Gedenkband zu drucken. Dann kann ich Ihnen noch ein paar Sachen verraten. Aber ich sage Ihnen gleich, da ist nichts mit ehrendem Angedenken. Das können Sie vergessen. Ich arbeite an dem biografischen Teil mit und ich wollte Sie über die Zeit befragen, in der Sie mit Stefan zusammen waren. Befreundet oder nicht, also die 60er Jahre. Wer hatte denn diesen Einfall? Die Institutsleitung? Nein, das war meine Idee. Ach so, das war Ihre Idee. Ja, ich fand Ihren Namen immer wieder in Stefans Notizen und in seinen alten Papieren und da dachte Sie hätten einen dicken, fetten Brocken gefunden, bei dem Sie sich ein ebenso dickes Lob von Ihrem Chef einfangen. War's so? Sie sind sehr ehrgeizig, Fräulein. Wie? Passen Sie auf, das schlägt durch. Ehrgeiz macht unangenehme Falten. Ehrgeizige Frauen sehen scheußlich aus. Nein, das war es ganz bestimmt nicht. Ich dachte... Warten Sie einen Moment. Ja? Hier ist Rieder. Ja, ja. Hier ist Walter Rieder. Ja, wer ist da? Ich habe nicht verstanden. Schön, verbinden Sie mich. Einen Moment. Es dauert nur einen Moment. Ja, ja, hier Rieder. Nein, das war mein letztes Wort. Ich weiß, dass ihr in Druck seid. Nun lassen Sie mich auch mal zu Wort kommen. Meine letzte Rechnung habt ihr nach einem Vierteljahr bezahlt. Ja, glauben Sie wirklich, ich setze mich hin und schreibe Mahnbriefe, ihr zahlt bar oder die Maschine geht mir nicht vom Hof. Na, natürlich könnt ihr mit 10.000 in der Tasche zu mir kommen, zu mir immer. Das sind halt meine Geschäftsbedingungen, ich lasse nicht mit mir spielen. Natürlich, ich weiß. Ja, das weiß ich auch. Aber es ist nicht mein Problem. Ich bin selbst in Druck. Fein. Gratuliere, wenn ihr jemand anderen gefunden habt. Ich habe sowieso zu viele Kunden. Was reden Sie denn von Erpressung? Ich mache die Arbeit und will meinem Geld nicht hinterherlaufen. Wo soll denn da Erpressung sein? Dann schicken Sie einen Kassierer mit, wenn Sie nicht mal Ihrem Fahrer trauen. Auch das ist nicht mein Problem. Na fein. Dann morgen um 10. Und nicht vergessen, der Laster geht leer zurück, wenn er das Geld nicht bringt. Gleichfalls. Das sind so Zeitgenossen, Mädchen. Wollen mich für dumm verkaufen. Sprechen Sie weiter. Sie also schreiben den biografischen Teil. Nein, warten Sie noch einen Augenblick. Ein kurzes Telefonat. Ja. 10 Sekunden. Bernd! Bernd, hier ist Rieder. Ach, gib mir mal den Bernd. Ja, hör zu, hier ist Walter. Du hattest doch Interesse an meinem Elefanten. Ja, ja, genau, der mit dem Rotor und dem Trompetenhorn. Seid ihr noch interessiert? Mach ein Angebot, ich höre. Gib mir morgen Mittag Bescheid, dann weiß ich, ob Treptow das Geld zusammenbekommt. Ja, ja, morgen Mittag ist es dann Treptow verkauft oder ihr könnt's haben. Mach mir ein Angebot, ihr bekommt's preiswert. Keine Sorge, ich bin noch nie auf etwas sitzen geblieben. Gut, ich warte auf deinen Anruf. Bis morgen. Entschuldigen Sie, wo waren wir stehen geblieben? Der biografische Teil. Richtig, die Biografie und der Ehrgeiz, nicht wahr? Haben Sie noch Kaffee? Wie wär's mit einem Glas Wein? Oder einem Schnaps? Ich bin mit dem Auto gekommen. Ach, kommen Sie. Trinken Sie mir zuliebe ein Glas mit. Sie wollen doch nicht sofort wieder losfahren. Beantworten Sie mir ein paar Fragen. Einverstanden. Wir trinken ein Glas Wein, Sie stellen Ihre Fragen und ich versuche, sie zu beantworten. Ist das ein Angebot? Schön. Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht mehr erwartet, dass ich Ihnen meine Fragen stellen kann. Ich hatte den Eindruck, naja, Herr Rieder, Sie waren bisher wenig kooperativ. Und dafür gab es auch noch keinen Grund. Und wenn ich Ihnen die Fragen beantworte, dann gewiss nicht wegen Kölpin. Das ganz gewiss nicht. Oh nein. Soll ich es Ihnen verraten? Sie gefallen mir. Das ist alles. Sie gefallen mir wirklich, Rita. Ich darf Sie doch Rita nennen. Na schön. Also schießen Sie los. Sie haben sich 1960 kennengelernt, im August. Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Zum Wohl, Rita. Lassen Sie mich überlegen. Da war ich 20. Das könnte stimmen. Kölpin kam damals an die Uni in Berlin. Sie wissen ja, er kam aus Jena nach Berlin, um die beiden letzten Jahre bei Professor Kretschmer zu studieren. Ja, erinnere mich. Im August gab es ein Studentenlager. Dort müssen Sie sich begegnet sein. Wollen Sie es sagen, Rita? Und Sie waren sehr schnell unzertrennlich Freunde. Das ist doch scheiße. Wer sagt das? Hat Kölpin Ihnen das erzählt? Wir waren nicht unzertrennlich. Wir haben uns zertrennt. Aber damals waren Sie befreundet. Ach, überbewerten Sie das bloß nicht, Kleines. Wir waren damals zwei Kinder. Zwei unreife, bornierte und wahrscheinlich verpickelte Knaben. Geil auf alles, was Röcke trug, verstehen Sie? Das können Sie sich von Ihrem verehrten Professor nicht vorstellen, wie? Er war da super. Ein Spitzenbock. Aber das ist das Alter. Mit 22 läuft da jeder wie ein aufgeklapptes Messer umher. Eine Frage der Hormone. Wie ist die Jugend heute, Rita? Noch dämlicher vermutlich. Sie haben 2 Jahre mit Kölpin zusammen studiert. Dann blieben Sie beide als Assistenten bei Kretschmer. Ja, wir waren die Auserwählten. Die Vorzeigestudenten. Ich weiß nicht, was die Kommilitonen so von uns dachten. Geliebt haben sie uns sicher nicht. Aber wir waren in jedem Fach die Nummer 1. Und ich immer noch etwas besser als Stefan. Entsprechend arrogant. Und dann noch die unübersehbaren Lieblinge des alten Kretschmer. War eigentlich ganz lustig. Eine lustige Zeit. Und Ihre Diplomarbeit? Was hatten Sie für ein Thema, Herr Rieder? Keine Ahnung. Was? Das wissen Sie nicht Mädchen, mehr? Mädchen, Rita, das ist eine Ewigkeit her, ein halbes Menschenleben. Was wird's gewesen sein, eine Fleißarbeit? Irgendein Vergleich von Ricardo und Smith mit den Theorien von Menzies und Toynbee? War damals Mode, machte jeder Zweite. Wen interessiert? Warten Sie. Hallo? Hallo? Hallo? Wer ist da? Ach so, Tag, ja, Herr Meissner. Ich bin selbst am Apparat. Ach, Sie haben meine Zeichnung bekommen. Freut mich, wenn es Ihnen gefällt. Wunderbar, dann haben wir grünes Licht. Hören Sie zu, Herr Meissner. Das ist schon die Billigvariante. Ja, ja, ist mir bekannt, dass das Fernsehen kein Geld hat. Sagen Sie dem Chef, er muss nur Ja oder Nein sagen. Nein, nein, wir müssen uns nicht treffen. Wozu? Ich habe hier sowieso keinerlei Spielraum. Und bis zum 20. brauche ich den Auftrag, wenn ich den Termin halten soll. Ich verstehe Sie, natürlich. Ich bin nicht böse, wenn Sie Nein sagen. Durchaus nicht. Nein. Nein, nein, auch dann will ich kein Ausfallhonorar. Nein, das ist nicht nötig. Dann geht das Ganze nach Zürich. Also wunderbar. Und für Sie entstehen keinerlei Kosten. Nein? Nein? Ist das nicht kulant von mir? Ja, sprechen Sie nochmal mit Ihrem Chef. Schön. Alles Gute, Herr Meissner. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Dieses kleine Arschloch. Kein Geld und das will er mir erzählen. Warten Sie, Rita. Ich ziehe das Telefon raus. Sitzen Sie eigentlich bequem? Ach, kommen Sie. Setzen Sie sich in diesen Sessel. Nein, ich möchte keinen Wein mehr. Danke, das reicht mir wirklich, Herr Rieder. Schließlich muss ich noch nach Berlin zurückfahren. Erzählen Sie mir noch etwas von der Studienzeit. Nein, das ist zu lange her, Rita. Ich meine, konnte man denn damals schon ahnen... Was denn, Mädchen? Ich meine, wie soll ich sagen, etwas von dem späteren, konnte man etwas von Kölpins späteren Leistungen ahnen? Das fragen Sie mich. Nein, nein, da war nichts von Genie, falls Sie das meinen. Er war fleißig, nicht unbegabt und ehrgeizig. Und im Unterschied zu mir hatte er noch diesen Papa im Hintergrund. Der alte Kölpin, Retter in allen Lebenslagen. Ist wunderbar, so einen alten Herrn im Hintergrund zu haben. Stefan konnte anstellen, was er wollte. Der Alte rief irgendwo einmal an und alles war wieder gebügelt. Ich kann mich nicht beschweren. Mir hat auch Master Patsche geholfen. Noch während des Studiums. Da war irgendwas mit West-Berlin. Man hatte mich irgendwie kalt erwischt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich angestellt hatte. Jedenfalls sollte ich von der Uni fliegen. Da kam Stefan zu mir, sagte, sein Alter möchte, dass ich ihm einen Brief schreibe. Na, was für einen Brief, fragte ich. Irgendeinen Brief über diesen Scheiß, sagte er. Und gib ihn selbst bei seiner Poststelle ab. Also schreibe ich den Brief. Opfer unglücklicher Missverständnisse, jugendliche Unbedachtsamkeit, tiefe Reue und dann ein Hochachtungsvoll drunter. Und was soll ich Ihnen sagen? Eine Woche später spricht mir die Fakultätsleitung eine Rüge aus. Eine Rüge, das war's. Und von Exmatrikulation kein Wort mehr. Es ist fabelhaft, seinen alten Kölpin im Hintergrund zu haben. Also, wenn Sie etwas über damals und Stefan schreiben wollen, so schreiben Sie, charakteristisch für ihn war sein Vater. Alles andere können Sie vergessen. Aber seine ausgezeichneten Leistungen, ich meine, ich habe die Papiere gesehen. Beste Noten, beste Beurteilungen. Das sage ich doch. So ein alter Herr ist Gold wert. Die hatten doch geradezu Angst vor Stefan. Dass Sie glauben doch nicht, dass so ein Assistent oder so ein kleiner Doktor sich ernsthaft mit Stefan Kölpin anlegte. Wäre der Karriere nicht förderlich gewesen, wie? Nein, da lief alles bestens. Ich sage ja nicht, dass Stefan nicht begabt war oder faul. Aber er hätte mit diesem Vater auch überhaupt nichts machen müssen. Kretschmer war eine Ausnahme. Der alte Kretschmer machte da nicht mit. Da zählte Leistung, nichts anderes. Und ich glaube, an Stefan und mir hatte er genau darum einen Narren gefressen. Ich denke, er hatte etwas vor mit uns, verstehen Sie? Er hatte sich für uns so eine wissenschaftliche Laufbahn ausgedacht. Kretschmer war so eine Type aus dem vorigen Jahrhundert. Immer Krawatte, Weste, Jackett. Sie verstehen, alles für die Wissenschaft und so. Er starb ja auch in seiner Bibliothek. In uns sah er so etwas wie seine Nachfolger. Im letzten Studienjahr machte er ein Abendseminar. Das war nun nicht ausgesprochen für uns beide eingerichtet. Und anfangs nahm das ganze Studienjahr teil. Aber Kretschmer forcierte das Tempo, verlangte ungeheuer viel. Schon nach dem zweiten, dritten Abend bröckelte es auseinander. War ja auch noch fakultativ. Er vertrieb die anderen, indem er sie ständig dazu anhielt, nur für dieses Abendseminar zu arbeiten. Wir waren sehr bald zu dritt. Und Kretschmer verheimlichte uns überhaupt nicht, dass er genau das erreichen wollte. Und dann legte er erst richtig los. Jeden Dienstagabend 3 Stunden mit Kretschmer. Wir kamen aus seinem Seminar raus wie aus einer Sauna. Aber ich sage Ihnen, das war das einzige Mal, wo ich auf der Uni wirklich etwas gelernt habe. War eine tolle Type. Nach dem Diplom setzte er durch, dass Stefan und ich Assistenten wurden. Kretschmer, das war das Beste, was mir passieren konnte. Eine tolle Type. Ist leider schon lange tot. Friede seiner Asche. Solche Burschen gibt's heute nicht mehr. Ist alles dem Bach runtergegangen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was da nach ihm so rumwerkelte, das waren alles nur noch Wassersuppen. Ihr Stefan Kölpin eingeschlossen. Der war eine Wassersuppe mit einem besonders großen Fettauge. Schwamm immer oben. Er hatte ja den richtigen Papa. Es war sehr schön, den richtigen Papa zu haben. Die beste Lebensversicherung auf Erden. Ohne den richtigen Papa sollte man erst gar nicht geboren werden. Was ist los? Was haben Sie? Darf man über Kölpin nicht mehr die Wahrheit sagen? Ist er heilig gesprochen worden? Oder wie? Nein. Aber alles, was Sie mir erzählen, ich meine, darum bin ich nicht hierher gekommen. Ich bin nicht 200 Kilometer gefahren, um mir anzuhören, dass Sie mit Ihrem Leben nicht zufrieden sind. Wer sagt das? Na, Sie! Was erzählen Sie mir denn die ganze Zeit? Kölpins Vater. Wen interessiert das heute noch? Kölpins Vater hat nicht seine Bücher geschrieben. Es war nicht Kölpins Vater, der Mitglied von 3 Akademien war, der auf allen internationalen Konferenzen gefragt war, dessen Arbeiten in 8 Sprachen gedruckt wurden. Und es war ja wohl auch nicht Stefan Kölpin, der daran schuld ist, dass Sie kein Wissenschaftler geworden sind. Sie sind mit irgendetwas unzufrieden, na schön. Aber das ist doch Ihr Problem, Herr Rieder. Sie können doch nicht Stefan Kölpin für etwas verantwortlich machen, für das Sie ganz allein... Was reden Sie? Ich mache Ihren geliebten Kölpin für nichts verantwortlich. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Ich habe, was ich brauche. Ich habe sogar sehr viel mehr, als was ich brauche. Was soll das? Sie kommen mir her, Sie können mich überhaupt nicht erzählen, ich sei mit meinem Leben nicht zufrieden. Sind Sie eine Zeugin Jehovas? Wollen Sie mich zu irgendeiner Sekte bekehren? Das ist doch scheiße. Wie können Sie überhaupt nicht sein, mit meinem Leben nicht zufrieden? Die ganze Welt rennt mir die Bude ein, damit ich für Sie arbeite. Ich habe 1000 Bittbriefe auf meinem Schreibtisch. Ich mache nur noch, was mir wirklich Spaß macht. Und da kommen Sie und reden so einen beschissenen Scheiß. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich meine, ich bin gekommen, um von Ihnen etwas über Stefan Kolpin zu hören. Sie wollten mir etwas über Stefan, über die Studien. Ich wollte gar nichts. Ich habe Ihnen schon am Telefon gesagt, ich weiß nichts. Es ist zu lange her. Ja, aber an irgendetwas werden Sie sich vielleicht erinnern. Ein Erlebnis, das Sie beeindruckte. Irgendeine Geschichte, die für Stefan typisch war. Sein Vater. Für Stefan war sein Vater typisch. Schreiben Sie das. Das charakterisiert ihn vollständig. Er war der Sohn seines Vaters und Punkt. Und mehr ist da nicht zu sagen. Das sagten Sie schon. Und sonst? Erinnern Sie sich nicht an irgendein Ereignis? Frauen. Sein Vater und die Frauen. Das ist's. Er hat einen ungeheuren Verbrauch. Beeindruckend. Wirklich. In seinem Zimmer war stets irgendeine Tussi. Sein Vater und die Frauen, das ist Stefan komplett. Gut, das haben wir. Sein Vater und die Frauen. Ich habe es mir notiert. Und vielleicht fällt Ihnen nun noch etwas anderes ein? Was waren damals seine Pläne? Was hatte er vor? Wie war seine Haltung? Ich meine, politisch und menschlich. Wer waren seine Freunde? Wer hat ihn beeindruckt? Was hat er damals gelesen? Worüber haben Sie mit ihm diskutiert? Über seinen Vater und die Frauen. Ja, das sagten Sie schon. Das habe ich bereits. Gingen Sie mit ihm ins Theater, ins Kino, zu irgendwelchen Sportveranstaltungen? Weiß ich nicht. Worüber haben Sie sich unterhalten? Was interessierte Sie damals? Politik, Literatur, Musik? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja. Es wird Ihnen nicht gefallen, Rita. Sagen Sie es trotzdem. Frauen. Damals interessierten uns ausschließlich Frauen. Mein Gott. Wir waren 22, 23. Für was interessiert man sich da schon? Ist das heute anders, Rita? Erzählen Sie mir, ich weiß es nicht. Beschäftigen sich die Jugendlichen heute tatsächlich mit Politik und Musik? Ist das ja ernst? Ich denke schon. Ich denke, meine Generation interessiert sich für ein bisschen mehr als nur fürs andere Geschlecht. Und ist das besser, Rita? Sagen Sie es mir. Aber vielleicht sind Sie auch eine große Ausnahme. Ein guter Mensch. Kann das sein? Sie wirken auf mich ein bisschen wie ein guter Mensch. Gießen Sie mir nichts ein. Warum machen Sie das? Ich möchte nichts mehr. Wie ist Ihre Generation? Erzählen Sie. Seid ihr wirklich so viel anders? Und seid ihr wirklich so ehrgeizig? Mein Gott, Mädchen. Nehmen Sie alles lockerer, leichter. Das ist gut für die Schönheit. Wir wollen über Stefan Kolpin sprechen. Er ist tot, Mädchen. Lassen wir ihn in Frieden ruhen. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Stefan denken? Denken Sie nicht nach. Sprechen Sie einfach ganz spontan. Was fällt Ihnen ein? Sprechen Sie einfach drauf los. Was soll das? Sein Psychoquatsch. Ich denke, Sie sind auch Ökonom. Reden Sie einfach. Woran erinnern Sie sich? An einer Nacht mit ihm. Was passierte da? Nichts von Belang. Ich hatte mich mit meiner Freundin gestritten und Türen schlagend unsere Wohnung verlassen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste sie ein paar Tage hängen lassen. Also nicht zurückkommen. Das war goldrichtig. Aber ich hatte nicht genügend Geld, um mir ein Zimmer im Hotel zu nehmen. Wahrscheinlich hätte ich auch keins bekommen. Also ging ich zu Stefan. Kein Problem, sagte er. Solange du willst. Natürlich war wieder eine Tussi da. Und ich sagte ihm, es täte mir leid, dass er wegen mir, also dass ich störe. Kein Problem, sagte er nur. Ich dachte, er schickt das Mädchen nach Hause. Aber da tat sich nichts. Also gehen wir gemeinsam schlafen, auf so eine Doppelcouch. Das ging soweit in Ordnung. Aber nach 5 Minuten fragt er mich, ob ich schon schlafe. Ja, sage ich. Und dann merke ich nur noch, dass sich neben mir etwas tut. Die beiden vögeln unverdrossen. Direkt neben mir. Luftlinie 10 cm. Ich packe meinen Kopf ins Kissen und versuche zu schlafen. Aber das geht nicht. Es ist unmöglich, glauben Sie mir. Also sage ich mir, bleib ruhig, irgendwann sind die fertig und du kannst schlafen. Ja, irgendwann waren die auch fertig. Aber nach 5 Minuten fängt's wieder an. Ich fluche vor mir hin, aber die lassen sich nicht stören. Bei der dritten Nummer bin ich selbst so heiß wie nur irgendwas. Ich fühle mich an wie ein Hormonbombe und muss mich irgendwie entladen. Aber plötzlich kreischt die Tussi auf und schlägt mit Fäusten nach mir. Dabei hatte ich ihr nur an den Hintern gefasst, was in meiner Situation verständlich war. Aber die machte so ein Theater, dass mich Stefan aus dem Bett warf. Ich sollte im Sessel schlafen. Einverstanden, sage ich, aber nur, wenn er endlich Ruhe gibt. Aber scheiße. Ich hatte mich kaum auf seinem alten Sessel einigermaßen zurechtgelegt, da fangen die wieder an. Also schalte ich seine alte Schreibtischlampe an und richte den Strahl genau aufs Bett. Aber die lassen sich nicht stören. Mach die Lampe aus, sagt Stefan nur und vögelt dabei weiter. Ich mach die Lampe aus, zieh mich an und verschwinde. An Schlaf ist nicht zu denken. Ich bin scharf wie ein Messer. Dann fällt mir so eine grüne Witwe ein, die in der Nähe wohnt. Ich war ein paar Mal bei ihr gewesen. Sie wohnte nur 3 Straßen weiter. Also ziehe ich hin, die Haustür steht offen, ich renne die 3 Treppen hoch und dann war's aus. Ich überlege, was ich sagen soll, wenn ihr Mann die Tür öffnet. Es ist schließlich mitten in der Nacht, 2 Uhr früh. Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ihr Mann mir die Tür öffnet. Also klingle ich nicht, sondern kneife den Schwanz ein und ziehe wieder ab. Ich laufe durch die Stadt und gehe zu Fuß bis zum Ostbahnhof. Aber natürlich ist alles geschlossen. Also gehe ich in den Warteraum und packe mich zu den anderen Pennern. Um 7 Uhr gehe ich nach Hause. Da ist meine Freundin schon zur Arbeit weg. Und ich hau mich ins Bett. Blöd, nicht wahr? Natürlich hätte ich 1000 Sachen sagen können, wenn mir ihr Alter die Tür öffnet. Aber ich war einfach zu geil, dass mir nichts Vernünftiges einfiel. Das war schon alles. Hilft Ihnen das etwas? Ich glaube nicht. Es ist nichts für ein Erinnerungsbüchlein, wie? Das dachte ich mir doch. Noch so eine Geschichte, Rita? Solche Geschichten interessieren mich überhaupt nicht. Ich verstehe. Sie wollen etwas mit Musik, Literatur, Politik und so. Höhere Werte, nicht wahr? Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Warum haben Sie eigentlich Ihren Beruf aufgegeben, Herr Rieder? Sie haben studiert und promoviert und plötzlich schmeißen Sie alles hin, um sich hier zu verkriechen. Das geht Sie nichts an. Was tun Sie jetzt eigentlich? Ich arbeite. Ja, aber was? Ich arbeite viel und hart und es macht mir Spaß. Tut es Ihnen nicht manchmal leid? Was soll mir leid tun, Mädchen? Kommen Sie mit. Ich zeig Ihnen etwas. Sie wollten doch das Haus sehen. Kommen Sie. Hier drüben sind 3 Schlafzimmer. Kommen Sie hier lang. Das ist die Küche. Haben Sie in Ihrem Leben schon mal eine solche Küche gesehen? Ich glaube nicht. Ganz gewiss nicht, Rita. Darum wette ich mit Ihnen. Kommen Sie weiter. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen noch etwas im Keller. Voriges Jahr war hier ein Schweizer Architekt, der sich das ganze Haus angesehen und hat sich mal errichtet. Und dann hat er meine Rechnung gemacht, so aus der Hand, nur in Schweizer Franken. Soll ich Ihnen sagen, was das Haus in Schweizer Franken wert ist? Sicher eine ganze Menge. Worauf du einen lassen kannst. Kommen Sie. Schauen Sie sich das an. Was sagen Sie nun? Ach ja, es gefällt mir. Toll. Eine Sauna. Hm. Drüben geht's rein. Das hier ist das Tauchbecken. Ein hübsches Schwimmwasser, irgendwie. Ja, das ist schön. Toll. Groß. Das muss ja Spaß machen hier. Sicher? Haben Sie sich alles genau angesehen, Rita? Dann wissen Sie, warum ich die Ökonomie an den Nagel gehängt habe. Ich wollte ein Haus haben mit einer Sauna wie Rockefeller. Und das habe ich bekommen. Und darum habe ich das Institut aufgegeben. War das falsch, Rita? Ich weiß nicht. Das müssen Sie entscheiden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Rita. Ich schalte die Sauna an, Sie gehen rein und hinterher frage ich Sie nochmal, ob das ein Fehler war. Einverstanden? Ich möchte eigentlich nichts. Wieso? Reizt Sie das hier nicht? Ich weiß nicht. Sehen Sie, ich habe Sie schon eingeschaltet. In 1 Stunde können Sie reingehen. Meine Frau wird mit Ihnen gehen. In eine Sauna soll man nie allein rein. Ne? Einverstanden? Ach, Ihre Frau ist da. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Ich dachte, Sie sind allein. Wollten Sie darum nicht in die Sauna, Rita? Hatten Sie Angst vor mir? Ach, mein Gott, Mädchen. Das ist alles lange her. Also, in 1 Stunde sitzen Sie mit meiner Frau hier unten und schwitzen. Ja, gut. Ich nehme Ihr Angebot an. Ich frage Sie dann noch einmal, ob ich dieses Haus nicht gegen den Doktor eintauschen sollte. Ob das wirklich ein Fehler war. Gehen Sie vor, ich mache das Licht aus. Haben Sie alles selbst gebaut? Fast. War viel Arbeit, Mädchen. Das ist ein schönes Haus. Es gefällt mir. Aber für mich wäre das zu einsam. Für mich kann es nicht einsam genug sein. Setzen Sie sich. Ich gieße uns noch etwas ein. Sie können unbesorgt trinken. Sie schwitzen nachher alles raus. Darf ich Sie etwas fragen? Nur zu. Geht's immer noch um den guten Stefan? Darum bin ich schließlich gekommen. Na, fragen Sie, Rita. Vielleicht fällt mir noch etwas ein. Etwas, was Ihrer Karriere hilft. Denn deshalb sind Sie doch gekommen. Und nicht wegen dem toten Kölpin. Als Stefan damals das Institut bekam... Das war 1969. Frühjahr 1969. Genau, Herr Rieder. Sagen Sie doch Walter. Gut. Also, damals verließen Sie das Institut. Richtig. Ich ging im Mai oder Juni. Ein paar Wochen, nachdem Stefan das Institut übernommen hatte. Warum? Waren Sie gekränkt, dass Stefan Kölpin das Institut bekam? Nein, ich war nicht gekränkt. Ich war wütend. Ich war stinksauer. Ich hätte es bekommen sollen. Kretschmer hat es mir versprochen. Ich war einfach besser als Stefan. Mein Diplom war besser, meine Dissertation war besser. Ich war immer eine Nummer besser als Stefan, das wussten alle. Deshalb hatte sich der alte Kretschmer dafür eingesetzt, dass man mir das Institut gibt. Aber natürlich, Stefan hatte seinen Papa und das lief eben wie immer. Stefans Papa, dem sollten Sie ein extra Kapitel in Ihrem Gedenkband widmen. Das glauben Sie doch selbst nicht. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, wer der alte Kölpin war. Heute ist er tot und vergessen, so vergessen wie nur ein toter Hund vergessen sein kann. Aber damals war das anders. Damals war er eine große Nummer. Stefan hatte sich zu der Zeit mit ihm überworfen. Sie sprachen kein Wort miteinander, hatten jeden Kontakt abgebrochen. Ja und? Stefan stand sein Leben lang mit seinem Papa kontra. Das ist nichts Neues. Sie haben sich stets nur angebellt. Zwei, dreimal habe ich es miterleben dürfen. Kein erhebendes Schauspiel, Rita. Die waren wie Hund und Katz. Aber... Stefan war halt seine Brut, da wirken Urinstinkte. Hat ihm trotz alledem die Teppiche ausgerollt. Nein, nein. Die haben sich verachtet und gehasst und trotzdem hat der Alte für ihn gesorgt. Atavismenmädchen, die wirken immer. Sie irren sich diesmal. Ich habe in den alten Papieren blättern können. Kalpins Vater hatte mit seiner Ernennung nichts zu tun. Und wieso bekam er dann das Institut? Obwohl ich der anerkannt bessere Mann war? Obwohl der alte Kretschmer für mich gestimmt hatte? Obwohl alle Leitungsgremien mich vorgeschlagen hatten? Es gab da einen anonymen Brief. Ja, ich erinnere mich. Irgendein Schmierfink hatte da irgendwelchen Unsinn aufgeschrieben. Der anonyme Quatsch wurde an die große Glocke gehängt. Ich hatte vorgeschlagen, den Brief zu vernichten und alles zu vergessen. Anonyme Briefe gehören in den Papierkorb. Das war jedenfalls meine Meinung und die habe ich auch klar gesagt, aber... Irgendwelchen Typen kam dieser Drecksbrief gerade zu belegen. Die wollten ein riesiges Fass aufmachen, um irgendjemand am Zeug zu flicken. Der Brief belastete Stefan. So genau erinnere ich mich nicht mehr. Aber ja, ich glaube, Sie haben recht. Es ging da um irgendwelche dunklen Geschäfte, in die Stefan verwickelt war. Fluchthilfe. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Es wurde behauptet, er habe gleich nach dem Mauerbau Leute nach drüben geschleust oder so ähnlich. War das die Wahrheit? Was weiß ich. Sie waren damals befreundet. Kommen Sie, Rita. Wir kannten uns. Wir sahen uns ab und zu, aber wir haben uns doch nicht über jeden Scheiß ausgekotzt. Was weiß ich, was er da angestellt hatte? Pro Person 3000 Mark. So steht's in dem Brief. Haben Sie wirklich nie darüber gesprochen? Stefan musste damals plötzlich viel Geld haben als Student. Das musste Ihnen doch auffallen. Vielleicht sparte er es. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass er jemals großzügiger als sonst war. Naja, wie auch immer. Ich hatte mich damals jedenfalls dafür eingesetzt, den anonymen Brief überhaupt nicht zu beachten. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Es gab ein riesiges Theater. Dann schien die Kuh vom Eis zu sein und zwei Monate später war Kölpin Institutsdirektor. Und da wollen Sie mir einreden, sein Papa hätte nicht die Finger drin gehabt? Ich bitte Sie, Rita. Dieser schmierige Brief hätte Ihnen den Hals kosten müssen. Stattdessen bekommt er das Institut. Mein Institut wohlgemerkt. Hat Stefan Fluchthilfe geleistet? Für Geld? Was weiß ich. Sie haben doch die Papiere gesehen. Sie müssen es doch wissen. Was hat denn Stefan auf die Anschuldigungen gesagt? In der Akte steht nichts darüber. Natürlich nicht. Sonst hätte er nicht das Institut bekommen. Also stimmt es. Was wollen Sie? Er ist tot. Wen interessiert's? Mich interessiert's. Und da er tot ist, können Sie es mir erzählen. Ach, wissen Sie, Rita, Sie sind zu jung, um das noch begreifen zu können. Stefan wohnte damals in der Bernauer Straße. Die Grenze läuft direkt auf der Straße entlang. Dort musste keine Mauer gebaut werden. Die Häuser waren die Mauer. Und Stefan wohnte in einem dieser Häuser. Vordereingang nach Ost-Berlin, Hintereingang nach West-Berlin. Der Hintereingang wurde schnell dicht gemacht, aber dann gab es noch Fenster in Richtung Westen und einen Kellergang und Kanalisation. Und die konnte man nicht zumauern, jedenfalls nicht sofort. Wer dort wohnte, hatte noch einige Tage freien Zutritt in den Westen. Ich will Ihnen was verraten. Ich war mit Stefan noch dreimal in West-Berlin im Kino, nach dem Mauerbau wohlgemerkt. Wir haben uns sogar noch Ansichtskarten geschrieben an die eigene Adresse zum Spaß. Stefan konnte damals ziemlich unbehelligt in den Westen spazieren, eine ganze Zeit noch. Die einzige Schwierigkeit war, in sein Haus zu kommen, denn der Eingang wurde natürlich bewacht. Nur die Hausbewohner durften rein, aber es gibt immer ein paar Möglichkeiten. Also hat er Fluchthilfe geleistet? Natürlich. Sie auch? Oh nein. Warum nicht? Ich hatte keinen Papa. Schauen Sie, wenn man mich erwischt hätte, ich wäre nicht nur von der Uni geflogen, ich wäre in den Knast gekommen. Für Stefan war das anders. Das Schlimmste, was ihm drohte, war ein Gespräch mit seinem Vater. Das war sicher nicht angenehm, aber es dauerte auch nicht so lange wie 3 Jahre Knast. Darum habe ich mich nicht beteiligt. Und den Brief haben Sie geschrieben? Wovon sprechen Sie? Von dem anonymen Brief. Sie sind verrückt. Ich? Stefan Kölpin war davon überzeugt. Ich weiß. Aber ich war's nicht. Kam es wegen dieses Briefes zum Bruch zwischen Ihnen? Sagen wir, er war das i-Tüpfelchen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und Sie haben diesen Brief wirklich nicht geschrieben? Natürlich nicht. Warum sollte ich? Es ging um die Leitung des Instituts. Ja, und? Der Brief hätte Stefan den Hals kosten können. Dann wäre Ihr einziger aussichtsreicher Mitbewerber erledigt gewesen. Sie vergessen seinen Papa. Ich wusste, dass ihn dieser Brief nicht kratzen kann. Er brauchte nur seinen Papa anzurufen und die Sache war geregelt. Warum sollte ich also einen so dämlichen und hinterfotzigen Brief schreiben? Aber Sie haben ihn geschrieben. Das behauptet Stefan, ich weiß. Es ist Unsinn. Und ich will das Ganze nicht noch einmal diskutieren. Und schon gar nicht mit Ihnen, entschuldigen Sie, Rita. Aber das ist eine dumme Unterstellung. Eine Behauptung von Stefan ohne jede Grundlage. Eine Lüge. Aber wer wusste außer Ihnen davon? Wer wusste von der Fluchthilfe? So unbegründet war Stefans Verdacht nicht. Ja. Was weiß ich, wem er alles davon erzählt hat. Sicher allen seinen Tussis. Für ihn war es ja ein Sport. Und dann vergessen Sie nicht, die Leute, die er für Geld geschleust hat. 3000 Mark, das ist viel Geld. Vielleicht erschien einem der Preis nachträglich etwas hoch und er wollte sich rächen. Oder einer von denen hat etwas über ihn in der Zeitung gelesen und sich an die alte Geschichte erinnert. Und dann den Brief geschrieben. Die menschliche Niedertracht ist ein weites Feld, Rita. Nicht nur Stefan war davon überzeugt, dass Sie diesen Brief verfassten. Steht das in der Akte? Ja. Na schön. Was beweist das? Dass er am Institut Freunde hatte. Dass man wusste, wer sein Vater war. Das beweist es. Und mehr nicht. Es ist Unsinn, Rita. Ich weiß, dass Stefan mich verdächtigt hat. Wir haben uns angebrüllt und das ganze Institut bekam es mit. Aber es ist nicht wahr. Er hatte sich in diese Idee verrannt. Und als Trostpflästerchen bekam er schließlich das Institut. Nicht schlecht, wie? Wenn ich diesen Brief geschrieben hätte, müsste sich eigentlich bei mir bedanken. Oder? Ich weiß nicht. Sie hatten jedenfalls einen Grund, den Brief zu schreiben. Lassen Sie das. Das ist Unsinn. Kommen Sie. Trinken wir aus und sehen wir nach, was die Sauna macht. Sie haben Ihrer Frau noch gar nicht Bescheid gegeben. Kommen Sie. Ich bringe Sie runter. Rita, kommen Sie. Meine Frau bringt Ihnen die Handtücher. Und verrennen Sie sich nicht auch noch in diese Idee. Anonyme Briefe, das ist nicht mein Stil. Das habe ich nicht nötig und das hatte ich auch nie nötig. Ich war immer die Nummer 1. Kretschmanns Paradepferdchen. Das war ich. So. Gehen Sie dort drüben rein. Das ist der Ruheraum. Sie können sich dort ausziehen. Ich lasse noch etwas Wasser ins Becken. Wenn es voll ist, stellt sich von alleine aus. Also, keine Angst, Mädchen. Und jetzt viel Spaß, Rita. Ich sag meiner Frau Bescheid. Er verließ den Raum, ging jedoch nicht die Holztreppe hinauf, sondern öffnete einen alten Eichenschrank, der am Ende des Kellergangs stand. Er überlegte einen Moment. Dann nahm er Handtücher und Bademantel heraus und verschloss den Schrank. Er ging zur Tür, die zur Sauna führte, zurück und wartete einige Sekunden davor. Dann öffnete er die Tür. Frau Rieder, sind Sie's? Nein. Rita, ich bin's nochmal. Kann ich reinkommen? Nein, bleiben Sie draußen. Schon gut. Ich bringe Ihnen die Handtücher und den Bademantel. Kommen Sie an die Tür und nehmen Sie es mir ab. Wo ist Ihre Frau? Das hatte ich völlig vergessen. Sie ist zu Ihrer Mutter gefahren. Sie müssen allein in die Sauna. Oder ich leiste Ihnen Gesellschaft. Darauf kann ich verzichten. Verschwinden Sie endlich, oder ich ziehe mich wieder an. Schon gut. Ich lege Ihnen die Handtücher vor die Tür. Viel Spaß, Rita. Er verschloss geräuschvoll die Tür, stieg die Treppe hoch und legte seinen Bademantel auf die Anrichte. Dann setzte er sich in den Sessel. Er goss sein Glas voll und zündete sich eine Zigarette an. Er zog den Sessel, auf dem das Mädchen gesessen hatte, zu sich, griff nach ihrer Handtasche und öffnete sie. Er betrachtete ihren Inhalt, ohne etwas anzurühren. Dann stellte er die Tasche zurück, trank sein Glas aus und warf die Zigarette in den Aschenbecher. Er stand auf und ging aus dem Zimmer. Er öffnete die Haustür und sah hinaus. Dann verschloss und verriegelte er sie. Im Wohnzimmer zog er sich aus, griff nach dem Bademantel und legte ihn sich über die Schultern. Dann ging er zur Sauna hinunter. Rücken Sie mal ein Stück. Danke. Sie sind mir doch nicht böse, Rita. Nicht sehr originell, die Geschichte mit Ihrer Frau. Ich hab's wirklich vergessen, Rita. Sie ist zu ihrer Mutter gefahren. Ich habe nicht dran gedacht. Haben Sie die Sauna mal eingestellt? Ja. Zu heiß? Nein. Wollen Sie sich auf die Bank legen? Nein. Seien Sie doch nicht sauer, Rita. Es passiert Ihnen ja nichts. Na, da mache ich mir auch keine Sorgen. Bilden Sie sich nur keine Schwachheiten ein. Mir gefällt es nur, nicht auf eine so bescheuerte und drittklassige Art reingelegt zu werden. Oh, bleiben Sie auf dem Teppich, Mädchen. Wer hat Sie denn reingelegt? Dass meine Frau aus dem Haus gegangen war, hatte ich vergessen. Kann sie schließlich nicht alleine in die Sauna lassen. Das ist zu gefährlich. Vielleicht vertragen sie es nicht und kippen um. Oh, rührend. Und soll ich gehen? Ich gehe sofort raus, wenn Sie es wünschen. Machen Sie doch, was Sie wollen. Ja. Wie wär's mit dem Aufguss? Na, sagen Sie schon. Wollen Sie? Gern. Na, dann halten Sie sich fest. Ja. Schön durchatmen. Oh, ich glaube... Nicht reden. Das strengt zu sehr an. Ich muss raus. Gut. Und springen Sie nicht ins Becken. Gehen Sie langsam rein. Er sah ihr nach. Dann streckte er sich auf der Bank aus und lächelte zufrieden. Als er hörte, dass die Tür zum Ruheraum geöffnet wurde, stand er auf und verließ die Sauna. Er duschte sich und sprang dann ins Tauchbecken. Er schwamm 2 Züge, um den anderen Rand des Beckens zu erreichen. Dann ließ er sich auf den Grund gleiten, stieß sich dort kräftig ab, sodass er bis zum Bauch aus dem Wasser kam. Schnaubend verließ er das Becken, wickelte sich in ein Handtuch und klopfte sich ab. Dann legte er den Bademantel über die Schultern und ging dem Mädchen hinterher. Das Wasser des Tauchbeckens klatschte ungleichmäßig gegen die Kacheln des Beckens. Langsam beruhigte es sich und schwappte nur noch mit einem leisen, schmatzenden Geräusch von einem Beckenrand zum anderen. Eine Stunde später drehte Rieder die Heizung ab und schaltete die Lampen aus. Er stellte den Ventilator an und ging nach oben. Das Mädchen saß in einem Bademantel gewickelt im Sessel und rauchte. Einen Kaffee? Ja. Und einen Saft. Er ging in die Küche. Sie betrachtete vom Sessel aus das Zimmer. Dann drückte sie die Zigarette aus, stand auf, nahm sich ein Bildband aus einem der Bücherschränke, setzte sich wieder in den Sessel und blätterte in dem Buch. Der Mann kam mit einem Tablett aus der Küche, stellte es schweigend auf den Tisch und goss Kaffee in die Tassen. Er gab ihr eine Tasse und ein Glas mit Orangensaft. Dann setzte er sich, zog die Füße unter den Bademantel und sah sie selbstzufrieden an. Was machst du eigentlich? Alles Mögliche. Und was heißt das genau? Spielzeug. Ich erfinde und bastle Spielzeug. Und das bringt so viel Geld? Scheint so. Wenn du den richtigen Abnehmer hast, bringt alles Geld. Und du hast den richtigen? Sicher. Ich bin ja auch nicht schlecht. Ich bin spitze. Im Kinderspielzeug? Nein, nein. Das ist nichts für Kinder. Ich baue effektvolle Spielereien für Shows und so. Kein Kleinkram. Alles ist groß gedacht und groß ausgeführt, verstehst du? Effekt eben, Zauber, Feuerwerk. Es muss fantastisch aussehen, die Leute hinreißen. Wirkung ist alles. Also Fernsehen, Zirkus, Revue-Theater, Tingeltangel und dergleichen. In- und Ausland. Und ruft bei mir an, sagt, was man braucht und ich entwickle es. Oder ich baue selbst etwas und biete es an. Davon kann man so gut leben? Das ist ein großer Markt und prosperiert laufend. Zigarette? Nein, danke. Zufrieden? Es geht. Was ist eigentlich mit deiner Frau? Ich habe sie zu ihrer Mutter geschickt. Wegen mir? Du wusstest doch gar nicht, ob ich dir gefallen werde. Und ob ich mit dir ins Bett will. War mein Risiko. Aber ich wusste, du bist 26, Rita. Also, gute Chancen für mich. Das heißt, es war dir ziemlich egal, wie? Es war wunderbar mit dir. Und dafür hast du die Sauna? So ungefähr. Und deine Frau muss oft zu ihrer Mutter fahren? Viel zu selten. Erzählst du mir jetzt etwas über Stefan Kölpin? Warst du seine Freundin? Nein. Aber du hast mit ihm geschlafen? Ich war seine Assistentin. Ja oder nein? Erzähl mir etwas von Stefan. Ich weiß nichts. Ein Cognac? Nein. Ich muss gleich fahren. Bleib über Nacht. Meine Frau kommt erst übermorgen zurück. Alles sorgfältig vorbereitet, wie? Sicher. Ich bin Perfektionist. Überall. Bleibst du da? Nein. Gib mir meine Sache. Du wirst es bedauern. Ich bedauere es jetzt schon. Was denn? War es etwa nicht schön? So ein Haus hatte Kölpin nicht, oder? Dieses kleine Arschloch mit seinem großen Papa-Arschloch. Bist du noch immer auf ihn sauer, weil er damals das Institut bekam? Nein. Das ist der Lauf der Welt. Ein Kölpin bekommt immer alles. Der anonyme Brief, Walter. Der war von dir, nicht wahr? Glaub, was du willst. Ich bin sicher. Ganz sicher. Wenn du meinst. Es hat dir nur nichts genutzt. Im Gegenteil. Er hat Stefan das Institut verschafft. Sein Papa hat es ihm verschafft. Es war felsenfest, dass ich es bekomme. Aber nein. Vergiss Kölpins Vater. Ich habe die Akte gesehen. Soll ich dir sagen, warum du es nicht bekommen hast? Soll ich dir den Namen sagen? Was hast du gesehen? Einen Brief von Kretschmer. Er schlug Stefan als Institutsdirektor vor. Er lobte dich über den grünen Klee, aber er meinte, für eine hohe leitende Funktion fehlten dir noch ein paar wichtige Eigenschaften. Schockiert? Das ist Unsinn. Ich kannte Kretschmer sehr gut. Er war wie ein Vater zu mir. Nie hätte der alte Kretschmer einen solchen Brief geschrieben. Ich habe ihn in der Hand gehabt. Dann ist es eine Fälschung. Das ist kaum möglich. Es gibt in der Akte ein Gesprächsprotokoll. Kretschmer sollte seinen Meinungswandel ausführlicher begründen. Danach wurde Einmütigkeit bei der Entscheidung für Stefan protokolliert. Keine Gegenstimme. Kretschmer hätte es mir gesagt. Nein, das glaube ich nicht. Wie du willst. Aber ich habe die Papiere gesehen. Ich meine, Kretschmer war alt, aber er war doch nicht senil. Das kann doch nicht sein, dass er... Dann hätte er mich belogen. Ich muss jetzt gehen. Ich kann es einfach nicht glauben. Kretschmer, den ich geradezu verehrte. Ich ging bei ihm zu Hause ein und aus. So ein heimtückischer, seniler alter Knochen. Ich verstehe es nicht. Warum nur? War es der anonyme Brief? Vielleicht. Kretschmer erwähnt ihn nicht. Dieses alte Dreckschwein. Das kann einfach nicht sein, Rita. Leb wohl. Ich fahre. Ich bringe dich zum Auto. Ich kann es einfach nicht fassen. Wieso hat er es mir nicht gesagt? Wenn er wie ein Vater zu dir war, ist ihm vielleicht schwergefallen. Schwergefallen? Aber diesen Brief zu schreiben, das ist ihm nicht schwergefallen. Wie? Dem hat man doch ins Gehirn geschissen. Gib mir meine Tasche. Warte. Du hast mich angelogen, nicht wahr, Rita? Sag, dass du gelogen hast. Du wolltest mich kränken. Du wolltest mich an einer empfindlichen Stelle treffen, um dich zu rächen, wie? Weil ich dich in der Sauna reingelegt habe, stimmt's? Und reingelegt zu werden, das verträgst du nicht, weil du ehrgeizig bist, nicht wahr? Nein. Tut mir leid. Mach mal Geschäft, Rita. Ehrlichkeit gegen Ehrlichkeit. Ich sage dir, dass ich den anonymen Brief schrieb und du sagst, dass du Kretschmers Schreiben eben erfunden hast. Ich kann dir nicht helfen, Walter. Seinen Brief habe ich wirklich in der Hand gehabt. Leb wohl. Und noch weiterhin viel Spaß in deiner Sauna. Warte doch, Rita! Welche Eigenschaften sollen mir denn fehlen? Dieses hinterhältige Schwein. Diese kleinen, verfickten, ehrgeizigen Weiber. Ah! Scheiß drauf! Er wickelte sich fest in den Bademantel und ging zum Haus zurück. Auf den steinernen Podest vor seiner Haustür stehend, wandte er sich um und blickte den Lichtern des sich rasch entfernenden Autos hinterher. Mit der Faust schlug er auf die Steinbank und rieb sich dann mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand. Schwer atmend blickte er zu der riesigen Kastanie, die sich als dunkler Schatten vor den hellen, abgeernteten Feldern abzeichnete. Er reckte mehrmals die Arme und atmete mit geöffnetem Mund. Dann ging er ins Haus. Bridge freezes before roadway. Auf den Brücken friert es zuerst. Von Christoph Hein. Mit Leslie Malton und Hilmar Tate. Schnitt Robert Baldowski, Ton Holger König, Regieassistenz Gisela Nobis, Regie Jörg Jannings. Eine Gemeinschaftsproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 1993. Am kommenden Mittwoch senden wir die Hörspielbearbeitung eines Romans von Karl Einstein, GFRG, GmbH für religiöse Gründungen. In einer Welt, in der ein Mangel an Ideologien herrscht, wird schließlich auch der Verkauf religiöser Werte zu einem lukrativen Geschäft. Einsteins hellsichtiger Prosatext entstand während des Ersten Weltkrieges. Regie führt Ulrich Gerhardt. Im Abendstudio am 13. Oktober auf NDR 3.